Kundgabe 4438. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.09.1948. Dämonischer Einfluss auf Lichtträger. Kampf gegen Wahrheit. Der dämonische Einfluss ist besonders stark, wo die Wahrheit sich Bahn zu brechen droht. Und darum werdet ihr des Öfteren von Gedanken geplagt, die euch jene Wesen zuströmen lassen und die bezwecken sollen, euch für die Aufnahme oder Weitergabe der Wahrheit untauglich zu machen. Licht und Schatten sind stets beisammen. Der Kampf des Lichtes gegen die Finsternis findet immer statt. Und der Wille des Menschen ist bestimmend, welche Kräfte den Sieg davon tragen. Wo Licht, das heißt, die Wahrheit ist, dort drängen sich auch die finsteren Wesen zusammen, um es zu verlöschen, um die Wahrheit durch Lüge und Irrtum zu verdrängen. Und es wirkt sich dies so aus, dass den Lichtträgern jede geistige Arbeit erschwert wird, so wie sie selbst nicht den starken Willen aufbringen, unentwegt tätig zu sein für Gott und sein Reich. Dann bezieht ein Lichtträger Kraft aus Gott und kann jedem Einfluss von dämonischer Seite Widerstand leisten. Dann ist er stärker als jene Kraft. Dann hat er das lichtvolle Geistige als Schutzwall um sich und kann jedem Einfluss, jedem falschen Gedanken wehren. Die Willensstärke darf niemals nachlassen. Dann richten auch die dämonischen Kräfte nichts aus. Doch spüren wird ein Wahrheitsträger stets die Nähe dieser Wesen, die gegen die Wahrheit ankämpfen, insofern, als dass die geistige Arbeit schwerer vonstatten geht, dass Hemmungen und Hindernisse sie beeinflussen und der Mensch immer wieder von neuem Kraft anfordern muss von Gott und also immer inniger sich an Gott anschließen, will er nicht schwach werden und den dämonischen Kräften den Sieg überlassen. Doch er bleibt niemals ohne Hilfe, denn wo einmal das Licht zur Erde geleitet werden kann, dort sind unzählige Lichtwesen zur Abwehr bereit. Und wer einmal Gott seine Dienste angetragen hat, der wird auch in ihm einen treuen Helfer und Berater finden, der ihn niemals dem Feind überlassen, sondern ihn gegen dessen Einfluss schützen wird. Amen.